Deutschlandfunk Soundcheck. Guten Abend zum Soundcheck. Sie hören 2 Stunden lang die Sendung Losing My Religion. Die Musik von R.E.M. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Losing My Religion, R.E.M., Losing My Religion von der LP bzw. CD Out of Time, der Titel, der erste Titel von R.E.M., den wir heute Abend hören und der Titel dieser Sendung.

from the inside room. When the front room green becomes your special book, it was simple then. When the party lows, if we fall by the side, will you be remembered? Will she be with vibes. R.E.M. und Camera, ein Song der LP Reckoning 1984 erschienen. Einige schon erwähnt verglichen sie mit den Birds und andere verglichen R.E.M. mit Velvet Underground. Möglicherweise waren sie inspiriert von den Birds, wer war das nicht? Und sicher spielten sie Coverversionen von Velvet Underground. Was sie mit den Birds gemeinsam hatten, war Michael Stipes näselnd verlorener Gesang, wenn er wie Gene Clark klang. Was sie verband, war der Geist, die fünfte Dimension, über die Roger McGuinn spekuliert hatte. Und Velvet Underground, Mike Mills hat sich einmal folgendermaßen erinnert, Velvet Underground war eine großartige Band, jeder von uns mag sie, ja, wir haben etwas gemeinsam mit ihnen, vielleicht auch etwas gemeinsam mit den Birds, aber nicht so viel, wie man gemeinhin angenommen hat. Wir kennen Roger McGuinn, er ist ein guter Freund und das Erste, was er sagte, war, nein, ihr klingt nicht wie die Birds. Und wir sagten, wir glauben auch nicht, wie die Birds zu klingen. Also, das ist so eine Sache, wir haben möglicherweise dieselbe Geschichte, dieselbe Art der Tradition, aber es ist nicht so, als versuchten wir damals, wie die Birds zu klingen. Überhaupt versuchen wir nicht, wie irgendjemand zu klingen. Es kommt gerade so heraus. Sie waren ein Beispiel dafür, dass Rockmusik nicht bedeutungsarm sein musste, um Erfolg zu haben. Aber waren sie möglicherweise gar die inoffiziellen Anführer einer Rebellion? Erfolg hatten sie nicht, sie waren akzeptiert. Aber jenseits des großen Geschäfts damals noch 1984, das große Geschäft sollte folgen. Sie erfüllten Träume und Projektionen, deuteten Fatalismus, soziale Desorientiertheit und Bildungsarmut an und nebenbei kokettierten sie mit dem, was sie da machten. Noch einen Song von der 1984er LP Reckoning. Er heißt Gardening at Night und er fängt etwas komisch an und dann gibt es eine klitzekleine Pause und dann geht er auch schon los. R.E.M. Gardening. Nein, don't go back to Rockville. Verzeihung. Come back, come on, you got it. Getting in the mood. All right. Looking at your watch. Third time waiting in the station for the bus. Going to a place that's far, so far away, and if that's not enough, going where nobody says hello. Don't Go Back to Rockville, R.E.M. Dann erschien das vierte Album, also das vierte richtige Album, diese Mini-EP natürlich nicht mitgezählt. Das vierte Album hieß Fables of the Reconstruction oder auf der Rückseite der LP zu lesen, Reconstruction of the Fables. Verschlafene, verquere, überaus melodische Musik. Sie hatten sich getrennt von dem Produzentenduo Mitch Easter, Don Dixon und waren zum ersten Mal im Ausland, in London nämlich, um eine Platte aufzunehmen mit einem kleinen Hit, Wendell G. Ein Song, erinnert sich Peter Buck, den Michael Stipe über sich selbst geschrieben hat. Er schreibt sehr viel über das alltägliche Leben. Wendell G. ist ein Gebrauchtwagenhändler, der 30 Meilen außerhalb von Athens, Georgia wohnt und immer, wenn man aus der Stadt raus will, muss man an Wendell G. vorbei. Aber Michael Stipe schrieb den Song über sich, nicht über den Gebrauchtwagenhändler. Er glaubt, dass er den Namen daher hat. Ich spiele Banjo. Ich kann eigentlich nicht Banjo spielen, nur wenn ich Noten vor mir habe. Mehr schlecht als recht. Es ist ein Lagerfeuer-Banjo für die Stimmung. Da sitzen und sich wohlfühlen. Also R.E.M. von dieser LP, Fables of the Reconstruction und Wendell G. That's when Wendell G. takes a tug upon the string and held the line of trees. Behind the house he lived in, he was reared to give respect, but somewhere down the line he chose to whistle as the wind. Tree had lost its middle, so he built a trunk of chicken wire to try to hold it up. But the wire turned to lizard skin when he climbed inside. It wasn't even time to say goodbye. Fables of the Reconstruction. Auf dieser LP ist ein Song gewesen, der war ein richtiger Knaller. Er fängt an wie ein Country-Song, nämlich, ich muss mich erinnern, entweder auch mit einem Banjo oder mit einer Mandoline und dann geht er richtig los. I believe, R.E.M. Thank you. Change the difference between what you want and what you need. There's a key, your adventure for today. What do you do between the horns of the day? I believe R.E.M. und ich muss mich verbessern, natürlich nicht von der LP Fables of the Reconstruction, sondern von der LP danach, Lives Rich Pageant von 1986. Denn 86 erschien bereits ihre fünfte Schallplatte. Eine merkwürdige Mischung aus trauriger Ernsthaftigkeit und sehnsüchtigem Verlangen. Dieses Lives Rich Pageant. Dieses Album steigert den Marktwert der beschwörenden Pop-Praktiker, wie der englische New Musical Express damals R.E.M. nannte, erheblich. Mit 11 Knappen und einem amüsanten Song reflektierten sie ihre Jugend, ihre Umwelt, schienen sich nach außen hin frei in einem weiten Land zu fühlen und drohten nach innen an der Paranoia sozialer Konventionen fast zu ersticken. Mit Superman von dieser LP, ein Lied, das sie nicht einmal selbst geschrieben hatten, hatte die Band ihren ersten wirklichen Hit. Flowers of Guatemala kritisierte die US-amerikanische Außenpolitik. Und dann war da eben dieser Song dabei, I Believe. In ihrem Selbstverständnis waren sie trotz solcher Stellungnahmen wie mit Flowers of Guatemala zum Beispiel nach wie vor ganz normale Menschen, weder intellektuell noch mystisch. Und Mike Mills hat mal gesagt, ich bin nicht wirklich ein Popstar, ich bin lediglich in einer Popband. Man sollte sich daran erinnern, ein menschliches Wesen zu sein. Viele Musiker denken, wenn sie berühmt werden, auch entsprechend aussehen zu müssen. Für mich gibt es dazu keine Notwendigkeit. Ich sehe so aus und bin, wie immer, zumindest so ausgesehen. Damals hat er, wie auch in den Jahren davor, mit seiner kleinen Brille, die durchaus eine intellektuelle Brille war, von Mike Mills. Kommen wir zur nächsten Schallplatte und zu einem Hit, den sie damals hatten. Und der Hit, der hieß It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. The End of the World as We Know It and I Feel Fine von der LP Document. Und dieser Song ist ein Hit gewesen, ein kleiner Hit. Und auf dieser LP gab es noch einen anderen kleinen Hit, The One I Love von der LP Document. In den USA, blickte Mike Mills damals zurück, haben wir lange dazu gebraucht, bekannt zu werden. Das war ein langer, gradueller Prozess, weil wir nie Schlagzeilen gefüllt haben. Unser Erscheinungsbild ist nicht ungewöhnlich, unser Image auch nicht. Wir hatten also niemals das, was man einen großen Flash nennt. Es braucht Zeit, wenn man statt durch Medienaufmerksamkeit durch seine Musik bekannt wird. In den Staaten und in England hat das gut geklappt mit dieser Art der Entwicklung, eben mit diesem langen, graduellen Prozess. Und Michael Stipe, der Sänger, ergänzte: Wir repräsentieren für die meisten US-Amerikaner etwas, von dem sie in der Lage sind, es zu verstehen oder anzuerkennen. Etwas, das außerhalb der USA nicht übersetzbar ist. Da gibt es diesen besonderen, ziellos umherziehenden Geist, der immer existierte. Den Geist der Pilger und Wanderer, das repräsentieren wir wohl, den äußersten Rand der Popmusik in den USA. Was allerdings ungewöhnlich ist, weil ich nicht denke, dass wir so extrem sind. Wir sind keine extreme Band. Wir haben vielleicht ein paar extreme Ideen, aber wir betrachten uns als das, was Jack Kerouac, der Schriftsteller, einst gesagt hat: die Glaubwürdigkeit der Straße. Und zur gleichen Zeit verkaufen wir Millionen von Schallplatten. In der Tat tun sie das inzwischen. Dann erschien That Letter Office. That Letter Office war eine Ansammlung von klitzekleinen Songs, die die ehemaligen Produzenten Mitch Easter und Don Dixon immer so zwischen den Songs aufgenommen haben, die sie eigentlich einspielen wollten. Also sie haben das Band laufen lassen und dann haben die vier Musiker neue Ideen ausprobiert und dann kamen klitzekleine Schnipsel dabei heraus. Und Dead Letter Office ist eine LP gewesen, auf der sie Songs von anderen gesungen haben, von Lou Reed etwa oder King of the Road von Roger Miller, ein großer Country-Hit ist das einmal gewesen, oder zum Beispiel Toys in Attic von Sean Tyler und Richard Perry. Irgendwie ein bisschen Punk irgendwie und natürlich ebenfalls irgendwie ein bisschen R.E.M. Toys in the Attic, R.E.M. Und Dieser Song ist, wie schon erwähnt, von der LP Dead Letter Office erschienen und dann erschien eine LP mit dem Titel Eponymous. Und das war's denn mit R.E.M. und ihrer damaligen Schallplattenfirma IRS. Ja, und dann passierte das, was allgemein bekannt ist und was sicherlich auch ihren Weg in die Hitlisten geebnet, vorangebracht bzw. beschleunigt hat. Für 40 Millionen, ja, waren es Pfund oder D-Mark oder Dollar, es waren wohl 40 Millionen Dollar, wechselten R.E.M. die Schallplattenfirma, landeten bei dem großen Konzern aus Japan und wurden zu der Band, als die man sie heute immer noch kennt, zu der Rock'n'Roll-Band der 90er Jahre, nennen wir sie es mal so. 1991 erschien dann mit der CD Out of Time, die erste CD bei diesem großen japanischen Konzern. Und die Band fragte sich damals, warum sollen wir vor lediglich 1000, 1500 Zuschauern spielen, wenn mehr in ein Stadion gehen, und warum sollen wir nur 1 Million Schallplatten statt weltweit 2 oder 3 Millionen Schallplatten verkaufen, denn diese alte Firma IRS, die verfügte natürlich nicht über die Kapazität wie die große neue Firma, um Platten in ausreichender Anzahl zu bewerben, zu vertreiben, eine Promotion zu machen und so weiter und so fort. Das heißt also, das, was die Band machte, entsprechend an die Frau und den Mann zu bringen. Wir hörten den Eröffnungssong dieser Sendung von dieser ersten CD von diesem japanischen Konzern. Das ist nämlich Losing My Religion gewesen, und wir hören noch einen Song von dieser CD, und der heißt ganz einfach Texarkana.